You are my earth. You are my sun. All of your fingers, all of your toes, the back of your head, the tip of your nose. Oh. And you are the reason I'm smiling when there is nothing to smile about. Yeah, you are the reason I'm smiling when there is nothing to smile about. One day you will find someone who will love you like you deserve. But tonight I'm the only one left, and I'm betting it's a fact that you will never learn. Once I sink my teeth, your skin's not so tough. I'll leave a tiny an dieser Stelle, wie immer, der Sunday Service. Der Jingle wollte noch ein zweites Mal loslegen, aber nicht mit mir, mein Lieber. Ich habe aufgepasst, fast zumindest. Eben gerade gab es zum Start The Front Bottoms, eine aufstrebende Indie-Pop-Band aus New Jersey, die gerade eben mit Talon of the Hawk ihr zweites Album veröffentlicht haben. Die Musik da drauf klingt so ein bisschen wie eine Mischung aus den Thermals, Bill to Spill. Wer diese Bands mag, ist auf jeden Fall bei den Front Bottoms richtig. Ihr Track gerade eben hieß Peach. Heute beim Sunday Service gibt's Musik von R.M. Hubbard zum Beispiel. Es sind The Darcys dabei. Neues von Schneider TM. Es gibt was von einer Band namens The Battens. Und außerdem Elektronisches von Da Pike und Pardberg. So viel eigentlich eher in der letzten Stunde. Erstmal geht's jetzt hier weiter mit Mumm. Try to Das waren Mumm aus Island mit ihrem Song Tooth Wheels. Kann man vielleicht frei übersetzen als Zahnräder, Tooth Wheels. Ich glaube nicht, dass das damit gemeint ist. Auf dem Cover des neuesten Mumm-Albums mit dem Titel Smile Wound gibt es auch wirklich so Zähne zu sehen, die angeordnet sind in so einer Kreisform oder Dreiecksform eigentlich eher und die alles an so Seilen hängen, so ein bisschen marionettenmäßig. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen hier der Songtitel zum Albumcover sein soll, Tooth Wheels. Ansonsten eigentlich eine fast typische Mumm-Platte, mal werden sie ein bisschen elektronischer als sonst, aber ansonsten machen sie die Musik, die man von ihnen gewohnt ist. Das gleiche kann man sagen von Tang. Tang sind eine Band aus England, die vor kurzem mit Turbines ihr neuestes Album veröffentlicht haben. Ist bisher ein bisschen zu kurz gekommen hier beim Sunday Service, da ist auch nochmal ein Track davon und der heißt Bloodlines. Das waren Tang mit ihrem Track Bloodlines. Kopf dieser Band ist übrigens Michael Lindsay, der inzwischen auch in Island wohnt, in Reykjavik, wo ja auch die Damen und Herren von Mum natürlich herkommen. Aber trotzdem haben Tang ihr neuestes Album Turbines in England aufgenommen. Mike Lindsay ist mal kurz rübergejettet zu seinen Buddies, zu seinen Bandkolleginnen und Kollegen, um dort dann im Studio die neue Platte einzuspielen. Also klar, auch hier die Einflüsse vielleicht ein bisschen isländisch, obwohl Tang immer schon eigentlich so ruhig und bedächtig, andächtig fast geklungen haben. Nicht aus Island, sondern aus Frankreich kommt Les Scoop. Der hat vor kurzem ein Album aufgenommen, selbst betitelt, welches wirklich sehr, sehr wunderschön ist. Wir hören da nochmal rein. Der Track heißt En Rêve. Lescope, der eigentlich Mathieu Lescope heißt, mit seinem Track En Rêve Auf seinem Debütalbum Les Gop betitelt gibt es französisches Liedgut, wie man das kennt von der Nouvelle Scène Française, gepaart mit einer ganz, ganz großen Prise 80er Jahre Pop, wie gerade eben bei diesem Song eindeutig zu hören war. Mathieu Les Gop aus Frankreich, ebenfalls aus Frankreich, ebenfalls Mathieu heißt er, Mathieu Chedi, nennt sich M aka Mathieu Chedi, ich glaube schon ein bisschen bekannter als Les Gop, den wir gerade eben hörten, in seinem Heimatland, hat gerade mit Il ein neues Album veröffentlicht, hat auch schon, glaube ich, 4, 5 oder 6 davon am Start. Hier kommt er mit seinem Track Océan. Das war M, aka Mathieu Chedi mit seinem Track Océan, wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber ja, Französisch in der Schule ist schon echt lange her bei mir. Il heißt sein neuestes Album und sowohl das Werk von Mathieu Chedi als auch von Les Gop sind erschienen bei einem Kölner Label, das nennt sich Les Pop Musik, macht seit vielen Jahren, veröffentlichen die gute frankophile Musik, die muss nicht aus Frankreich, die kann auch gerne mal aus Kanada kommen oder auch mal eine deutsche Künstlerin war dabei, GK aus Hamburg, auf jeden Fall feines Labelprogramm. Und auch der nächste, der dritte Künstler, der jetzt kommt, ist auf eben diesem Label unter Vertrag und hat dort eine neue Platte veröffentlicht. Andrew Kohlberg kommt nicht aus Frankreich, nicht aus Kanada, sondern aus Tucson, Arizona, also mitten aus der amerikanischen Wüste sozusagen. Und macht auch keine frankophile Musik, sondern eigentlich eher so klassische Amerikaner, ohne dabei wirklich nach Amerikaner zu klingen, um es mal so doof auszudrücken. Mainz Hits heißt das neueste, das zweite Album von Andrew Kohlberg. Und er hat darauf die Songs nicht an der Gitarre wie ansonsten, sondern auf dem Klavier komponiert und die dann mit Band eingespielt. Er selbst spielt selbst Schlagzeug, Wurlitzer, Orgel, Klavier und Gitarre und dann noch zwei, drei Leute dabei für Gitarre und für Bassist und auch noch Backing Vocals gibt es dabei zu hören. Hier kommt Andrew Kohlberg mit seinem Track. Welcher ist denn das eigentlich? Erstmal Song ab. Track gibt es hinterher gleich. Andrew Kohlberg hier sogar mit richtig viel 60s-Appeal bei seinem Track. Den Titel war ja noch schuldig. Tear in Our Knit. Das Ganze vom Album Mainz Hits. Andrew Kohlberg, auch wirklich ein ziemlich talentierter Künstler. The Elvins sind ein Trio aus Kanada. Die haben gerade eben mit And I Thank You eine sehr, sehr schöne poppige Platte aufgenommen. Eine fröhliche Platte. Bei fröhlichen Bands bin ich immer ein bisschen vorsichtig, aber hier, glaube ich, kann ich getrost das Ganze abnicken. Hier kommen die Elvins mit Sittin' Pretty. Your eyes are heavy, they're here when you're down. Feet are ready. thing that got you down. Sitting pretty, what a lovely display. Hey now, did he set you off on your way? Floating up to the clear blue, blowing through a shoe that doesn't fit you. Are you waiting for the right time? Looking for a hand to fall? Still got a question, another secret left unsolved. Das waren Moses and the Firstborn mit einem Bonustrack von ihrem aktuellen Album, welches auch nur Moses and the Firstborn heißt. Ja, und dieser Bonustrack, der hat keinen Titel, deshalb einfach nur mal Bonustracks für euch als Info. Als Anfang der 90er Jahre der Lo-Fi-Sound seine Hochzeit hatte, kamen die Bands vor allem aus den USA und auch einige aus Neuseeland in Europa, war neben England vor allem in Holland die Lo-Fi-Szene mit diversen Bands und Festivals sehr aktiv und wurde auch international einigermaßen wahrgenommen. Moses and the Firstborn setzen diese Tradition schon ein bisschen fort. Das Quartett kommt aus Holland, aus Eindhoven und präsentiert auf ihrem Debüt besten Lo-Fi-Pop mit Anleihen an viele alte Helden der knorrigen Vierspuraufnahmen. Das Name-Dropping, das übliche, erspare ich mir an dieser Stelle mal. Es wären eigentlich relativ viele, die man nennen könnte. Das Rauschen im Hintergrund gehört zum Programm und die Songs pendeln irgendwie zwischen lustigem Pop und ruhigem Folk, sind sehr gut, abwechslungsreich, sehr charmant gemacht und machen auf jeden Fall Lust auf mehr. Würde mich freuen, wenn Moses and the Firstborn, komischer Bandname, vielleicht sogar der Beginn einer neuen Lo-Fi-Welle sind. Ich drücke die Daumen und wir warten ab. Das Album ist hier auch letzte Woche Platte der Woche gewesen von Moses and the Firstborn. Dazu auch mehr auf der Homepage unter sundayservice.de. Die Sendung hört ihr nämlich den Sunday Service und weiter geht es mit den Girls in Hawaii. She's in two under my shoes. Everything starts to gravity. I walk along to a Sunday dawn. So can you tell that I'm broke? Never on top. Every day reality shouts I'm about to let it down. I'm not dead. I'm not dead, I'm just doing wrong. I'm not dead. Das waren die Girls in Hawaii, ein paar Boys aus Brüssel. Und die haben mit Everest gerade eine neue Platte aufgenommen. Davon war der Track Not Dead zu hören. Auch so ein bisschen fast Lo-Fi von der Aufnahmetechnik her. Also kein großes Studio und wahrscheinlich auch das Ganze relativ, wie soll ich sagen, simpel gehalten, was die Produktion am heimischen Rechner angeht. Wir bleiben so ein bisschen beim Lo-Fi. Die nächste Band, die Voog Riots, haben auch mal früher ganz, ganz viel Lo-Fi gemacht. Die Voog Riots, das sind Silvana Battisti und Mark Herbert. Die kommen beide aus Darmstadt und haben auch schon zwischen das vierte Album veröffentlicht. Das trägt den Titel From Lo-Fi to Disco. Also den Lo-Fi lassen sie ein bisschen hinter sich und versuchen sich an den Disco-Sounds abzuarbeiten. Ob das klappt bei diesem Song hier, ihr könnt mal selbst reinhören. Track heißt Too Funk to Drug. Too funk to drug, too funk. Too funk to drug, too funk. Too funk to drug, we are too funk to drug. Everybody's got it. Who's got it? He's got it. She's got it. In the office. On the table. In the toilet. At the station. Everywhere. Anytime. Efficiency. Day and night. And a good performance. Too funk. Too funk to drug, too funk. Too funk to drug, too funk. Too funk to drug, we are too funk. Drug, too funk, too funk to drug, too funk, too funk to drug, too funk, too funk to drug, drug, drug, drug, drug, drug, drug, drug. 8 miles high and I'm out of time, getting tea at Downing Street. On acid, one pill makes you larger, one pill makes you small. Feed my ego, I'm 10 feet tall. Too funk, too funk to drug, too funk, too funk to drug, too funk, too funk to drug, we are too funk to drug. Too funk, too funk to drug, too funk, too funk to drug, too funk, too funk to drug, drug, drug, drug, drug, drug, drug, drug. Everybody's got it. Who's got it? He's got it. She's got it. He's got it. She's got it. And a good performance. Too funk. Too funk to drug. Too funk. Too funk to drug. Too funk. Too funk to drug. We are too funk to drug. Too funk. Too funk to drug. Too funk. Too funk to drug. Too funk. Too funk to drug. Die Voog Riots grüßen hier einmal ganz, ganz stark Richtung New York und zwar Richtung Moldy Peaches. Die Band gibt es ja schon lange nicht mehr, hat aber früher ganz ähnliche Musik gemacht. Die Voog Riots waren das mit Too Funk to Drug. Schöner Track von ihrem Album From Lo-Fi to Disco. Der Titel ist hier also wirklich Programm. Wer die Sendung von Anfang an gehört hat, den Sunday Service, der hat vorhin Tang gehört, hatten wir den Track Bloodlines von ihrem Album Turbines. Und jetzt wird das Ganze umgedreht, nämlich bei Barbarossa. Barbarossa, das ist das Projekt von dem Londoner James Matte, ein schönes Singer-Songwriter-Projekt, dessen Album heißt Bloodlines, also der Songtitel von Tang vorhin und der Track, den wir hören, der heißt Turbine. Also genau umgekehrt von den Titeln her. Das ist gerade total reiner Zufall. Ich habe es nur gerade beim Playlist-Abtippen gesehen. Und ja, manchmal gibt es halt solche komischen Zufälle, gell? Try. Großartiger Track hier, Turbine von Barbarossa, von dem Album Bloodlines. Da gibt es manchmal Songwriting drauf, was so Richtung José González geht, manchmal auch dann mehr so Richtung, wie soll man sagen, Bandformat. Die Musik, wie gerade eben gehört, mit schöner, funky Stimme irgendwie und auch gutem Schlagzeug dabei. Also hat mir gut gefallen, der Track. Und das Album ist auch auf jeden Fall hörenswert. Thomas Dybal als nächstes, hatten wir letzte Woche schon mal hier im Programm. Der Künstler kommt aus Skandinavien, oben aus Norwegen, glaube ich. Da ist er schon richtig bekannt und hat gerade mit What's Left Is Forever seine neue Platte veröffentlicht. Auch hier der Gesang ziemlich funky drauf, wie wir hören bei dem Track The Sculptor. See me, ain't nobody see right through the core. Those days are over, but your love's the willing kind. On the day that I met you, brick by brick started flying off these fortress walls of mine. On the day that I kissed you, piece by piece started crawling from this concrete suit of mine. I thought someone like you was never, ever, ever gonna reach me. This hurricane that tore through, this hurricane that tore through, it set me straight. Can't help but wonder. Saw through, have you ever saw through all the plates that pulled you under? But your love's the willing kind. On the day that I met you, brick by brick started flying off these fortress walls of mine. On the day that I kissed you, piece by piece started crawling from this concrete suit of mine. I thought someone like you was never, ever, ever gonna reach me. Was never, ever, ever gonna reach me. The willing kind. On the day that I met you, bricks that are flying off these fortress walls of mine. On the day that I kissed you, piece by piece started crumbling from this concrete suit of mine. I thought someone like you never could reach me. Das war Thomas Dybel. Fing ganz langsam an, so Singer-Songwriter-mäßig dieser Track The Sculptor, aber dann wurde es doch ein bisschen funkiger, als wenn die Kings of Convenience auf Jamie Liddell treffen würden. Der Track gerade vom Album What's Left Is Forever. Thomas Dybel mit seinem, ich glaube, schon siebten Album inzwischen. Ich kenne ältere Sachen gar nicht, wenn die auch alle so klingen wie dieses Werk hier. Glaube ich, muss ich mir die mal anhören. Mauer Dew und Lichter oder Endlichter wahrscheinlich sind zwei Herren, Mauricio Durda und Daniel Lichter. Die kommen aus Wien, wohnen dort in der WG zusammen, haben zusammen dort beim Bier am Frühstückstisch diese Idee für eine Band entworfen und haben gerade mit This Night Was Meant to Stay ihre zweite Platte veröffentlicht. Davon hören wir einen Track, Mavis heißt er. Oh, Mavis hieß dieser Track von Mauer, Dew und Lichter vom Album This Night Was Meant to Stay. Ihr hört den Sunday Service. Die Playlist kann nachgelesen werden, wenn ihr wollt, auf der Homepage unter sundayservice.de oder ihr könnt die auch abonnieren. Elektronisch per E-Mail einfach mir eine Mail schicken. Die Adresse ist mail@sundayservice.de. Dann bekommt ihr postwendend die Playlist wöchentlich automatisch zugeschickt. Die Wooden Chips kamen aus San Francisco, sind inzwischen nach Portland umgezogen und veröffentlichen im Herbst ihr neues Album. Das wird heißen Back to Land. Hier schon mal die Wooden Chips mit ihrem Track These Shadows. Thank you.